Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Der 11. Teil sind wir schon in dieser Serie. Ich denke, jetzt kommen wir schon relativ flott zum Ende. Und jetzt möchte ich etwas aufgreifen und ich nenne es mal so. Und ich hoffe, dass ihr das auch nicht missversteht. Mein persönliches Problem mit Fürbitte und den Fürbittern. Das heißt jetzt nicht, dass ich persönlich ein Problem habe mit den Fürbittern. Jemand hat mich mal so bezeichnet. Jemand hat mal gesagt, Reinhard, du bist der Albtraum der Fürbitter. Und ich habe gesagt, der Albtraum der Fürbitter, ich will niemandens Albtraum sein. Und die Leute, die haben das eher eigentlich als etwas Gutes gesehen. Diese Leute, die so Fürbitter besessen sind. Das, was du lehrst, ist ja eigentlich wie so ein Albtraum. Und ich möchte euch jetzt, wenn ich sage, mein persönliches Problem mit der Fürbitte und der Fürbitte sagen, dann meine ich nicht, dass ich persönlich ein Problem habe, sondern eher, dass von meiner Sicht aus und von der biblischen Haltung her und wie ich das Neue Testament verstehe und wie ich auch den neuen Bund verstehe und das vollbrachte Werk verstehe, da habe ich ganz gewisse bestimmte Probleme mit der Fürbitte, so wie sie gelehrt und gehandhabt wird, und mit den Fürbittern als solchen. Und diese Probleme, die sage ich euch jetzt einmal, okay? Fangen wir mal hier an, machen wir mal ein bisschen einen Strich, okay? Das erste Problem, das ich darin sehe, ist vielleicht besser, wenn ich sage, das erste Problem, das ich darin sehe, als ein Problem, das ich habe, weil ich habe kein Problem. Das erste Problem ist folgendes. Soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Ich sag's. Es nährt Stolz. Es nährt Stolz. Wie kann Fürbitte oder die Fürbitter, wie kann der Dienst der Fürbitter Stolz nähren? Ich werde sagen, warum. Und bitte, nie. Niemals würde ich jemals mich wagen, irgendjemand ein Motiv des Herzens zu unterstellen. Niemals. Der Apostel Paulus sagt ja auch, ihm wurde ein Pfahl des Fleisches gegeben, damit er nicht überheblich, damit er nicht stolz wird wegen der vielen Offenbarungen. Und niemals würde ich mich wagen zu sagen, dass Fürbitter stolz sind. Nein, nein, nein, nein, sondern dass diese Art von Theologie einfach den Stolz nährt. Und ich werde euch sagen, warum. Denn in der Regel ist bei der Fürbitte und bei den Fürbittern der Fokus ist nicht auf Gott, nicht auf Jesus, nicht das, was er getan hat und was er vollbracht hat, sondern auf ich, meine Gebete, ich bin der Kämpfer, ich bin der Fürbitter. Wie oft bin ich gesessen mit Leuten, die mir gesagt haben und versucht haben, mich zu überzeugen, sie haben von Gott eine Berufung bekommen, sie sind in den Dienst der Fürbitte gestellt worden. Oder sie haben von Gott den Auftrag bekommen, Fürbitter zu sein. Und ich muss dir ehrlich sagen, und das ist keine Kritik, ich muss ehrlich sagen, als ich mit ihnen im Gespräch saß, es wurde mir, weißt du so, wenn es im Bauch unwohl wird, da ging es nicht mehr um Jesus Christus, der war völlig raus aus dem Zentrum. Da haben wir gebaut und das ist geschehen. Da haben wir gebetet. Es ging nur um alles, was sie geleistet haben. Plötzlich wurde ihre Fürbitte zu einer Leistung, zu einer Arbeit, die Gott dazu bewegt hat, etwas zu tun. Plötzlich wurde Jesus herausgenommen aus der ganzen Sache. Das vollbrachte Werk des Kreuzes wurde herausgenommen. Und plötzlich ging es darum, wie gewaltig sie sind, welchen Dienst sie haben, welche Kraft sie haben, welche Power sie haben, wie Gott sie verwendet. Und da habe ich eben immer gesehen, diese Art der Fürbitte, wie wir es in den Gemeinden kennengelernt haben, die nährt den Stolz. Die fördert das Elitedenken. Hey, bist du auch Fürbitter? Ich bin zu Fürbitte berufen worden. Meine lieben Freunde, wir alle sind berufen worden, Zeit im Gebet zu verbringen. Niemand braucht Gott von irgendetwas überzeugen. Unsere Zeit im Gebet soll eine Zeit der Stille im Herzen zwischen uns und Jesus Christus sein. Gebet ist so anders zu definieren, als viele von uns es definiert haben. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, das ich immer wieder gesehen habe. Ich bin 2 Stunden pro Tag in der Fürbitte. Weißt du, wie viele Stunden bist du denn in der Fürbitte? Das zweite Problem, das ich sehe mit dieser Art von Fürbitte, wie wir sie eben gelehrt bekommen haben und wir sie auch sehr oft praktiziert haben, es fokussiert oder es, wie soll ich das gut sagen? Es gibt den Glauben, es verschiebt den Glauben. Ich drück's mal, mach's so aus und ich erkläre es euch, okay? Es verschiebt den Glauben. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass das wenig Sinn ergibt, darum erkläre ich es euch. Es verschiebt den Glauben. Unser Glaube, wenn wir so in die Fürbitte gehen, ist nicht mehr in das, was Jesus bereits getan hat, sondern unser Glaube ist auf das, was wir jetzt tun können, was wir jetzt leisten können. Plötzlich haben wir mehr Glauben in unsere Fürbitte als in einen Jesus Christus, der am Kreuz alles für uns bezahlt hat. Plötzlich ist unser Glauben nicht mehr an den guten Gott, an den herrlichen Vater, an den Jesus Christus, der gerufen hat, es ist vollbracht. Jesus paid it all. Es ist vollbracht. Es wurde bezahlt. Und anstatt unseren Fokus ständig auf unseren geliebten Jesus zu legen, der alles getan hat, alles erwirkt hat, alles verbracht hat, legen wir jetzt unseren Glauben, wir verschieben unseren Glauben auf unsere Fürbitte. Mein lieber Freund, du hast dir nicht mal den Glauben, dich selbst zu erretten. Du hast dir nicht mal den Glauben zur Bekehrung gehabt. Hast du das gewusst? Wenn die Bibel sagt, es kommt der Glaube aus der Predigt, aus dem Predigen des Worten Gottes, dann spricht die Bibel nicht den Glauben für irgendetwas von Gott zu ergreifen, sondern es spricht im Kontext der Errettung. Und hier ist der Kontext. Du konntest nicht glauben, weil du nicht gehört hast. Du hast nicht gehört, weil dir niemand gepredigt hat. Schau dir den Kontext von Römer 10 an. Wie lieblich auf den Bergen sind die Füßen derer, die das Evangelium verkündigen. Wie sollen sie hören, wenn niemand gesandt wurde? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Daher kommt der Glaube aus der Predigt. Das heißt, erst nachdem du das Evangelium gehört hast, kam auch der Glaube in dein Herz. Woher kam der Glaube? Von ihm. Wir hatten nicht einmal den Glauben zu glauben für unsere Bekehrung. Auch der war ein Geschenk Gottes. Mein lieber Freund, alles ist ein Geschenk Gottes. Du hast nichts, du bist nichts und du warst nichts und du wirst nie was sein. Ja, was? Ich bin doch. Nein, in dir bist du nichts. In ihm bist du alles. Und wir müssen ständig zurück zum Fokus. Ohne ihm nichts, in ihm alles. Und das ist eben mein persönliches Problem auch, dass der Fokus des Glaubens sich ständig verschiebt. Wenn ich stark genug bete, dann plötzlich ist der Glaube in das, was ich geleistet habe und nicht mehr in das, was Jesus Christus getan hat. Das dritte Problem ist, es ändert den Fokus. Es ändert den Fokus. Hör zu, bei den Fürbittern oder bei der Art, wie wir Fürbitte getan haben, worauf ist der Fokus? Der Fokus ist ständig auf dem Problem. Okay, wir beten gegen die Pandemie, gegen den Coronavirus. Der Fokus ist immer auf dem Problem. Ständig versuchen wir, Gott überzeugen, das Problem zu lösen. Weißt du was? Vor vielen, vielen Jahren hat der Herr zu mir gesagt, der Teufel liebt es, wenn seine Kinder wenn der Teufel liebt es, wenn die Kinder Gottes ihre Herzen mit den Nachrichten füllen. Mit den Nachrichten, die sie im Fernsehen, in der Zeitung und im Internet sehen. Der Teufel liebt das. Zu mir hat der Herr gesagt, ich wachte auf, ich war in Österreich, ich wachte auf am 1. Januar 2023, am ersten Tag, wir feierten Silvester dort mit meinem besten Freund. Und ich wachte auf mit dem Gefühl einer manifestierten, erlebten, erfahrten, wie auch immer du das nennen möchtest, Gegenwart Gottes. Und ich sagte, oh wow, der erste Tag im ersten Jahr fand schon toll an Silvester gefeiert. Und jetzt fühle ich schon so etwas ganz Geniales vom Herrn. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, ich möchte, dass du gut, gut, gut dein Leben analysierst und dass du alles weggibst, was dich irgendwie von mir ablenkt. Und das habe ich gemacht. Ich habe angefangen nachzugrübeln. Eines der Dinge, die ich gesagt habe, die ich weglassen werde aus meinem Leben, ist Nachrichten zu sehen, zu hören und von irgendjemand etwas mitgeteilt zu bekommen. Ich habe in diesem Jahr nicht eine Schlagzeile gelesen. Wenn du mich fragst, was in Brasilien los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur das, was ich hier sehe und erlebe. Wenn du mich fragst, was meine Meinung ist zu dem Ukraine-Krieg, ich weiß nicht mal, ob es den noch gibt. Ich habe nur erfahren, dass es in der Türkei ein Erdbeben gibt, weil eine Dame in meinem Mentoring in der Türkei lebt, sie mir es gesagt hat. Und da sagen Leute, aber Reinhard, spielst du Vogelstrauß? Ich sage, nein. Dann sagen Leute, wie willst du beten, wenn du nicht weißt, was los ist? Ich sage, ich bete geleitet vom Heiligen Geist. Wenn er zu mir sagt, bete für dieses Land, dann brauche ich keine Information von irgendwelchen irdischen Quellen. Dann reicht es mir, wenn meine Quelle der Geist Gottes ist. Der weiß doch alles, was auf der Welt los ist. Und ich sage dir jetzt etwas, mein lieber Freund, ich war nie ein Fan von Nachrichten. Das war ich nie. Ich habe jeden Tag die Schlagzeilen mal durchgelesen. So, ich würde mal sagen, vielleicht 5 Minuten, maximal 10 Minuten am Tag habe ich überhaupt dafür mein Herz geöffnet, etwas von den Nachrichten mitzubekommen. Schlagzeilen kurz gelesen, fertig. Seit Anfang dieses Jahres habe ich nichts mehr gesehen, gehört. Wenn Leute zu mir kommen, was sie mitteilen wollen, ich verschließe alles. Weißt du warum? Ich möchte nicht mehr meinen Fokus auf die Probleme dieser Welt legen. Mein Fokus liegt auf ihn, auf das gekreuzigte Werk, auf die Lösung. Und die Lösung ist nicht das Problem zu wissen, sondern die Lösung ist, sein Reich voranzutreiben. Und das ist ein großes Problem mit der Fürbitte. Die Fürbitte, die ich kenne, die sind alle so problemfokussiert. Die haben ja kaum noch Freiheit, Glauben, Frieden, Freude. Die leben ja nicht mehr leben in einer Leichtigkeit. Hat Jesus nicht gesagt, komm her zu mir, alle die müßig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Ich habe ein Leben der Frische, der Freiheit, der Freude, des Friedens. Und wie viele Fürbitte kenne ich, die leben ein gestresstes Leben, meine lieben Freunde. Es kann doch nicht sein. Und da gibt es noch andere Probleme, die ich eben habe, die werden wir beim nächsten Mal weiterpacken. 1 oder 2 Videos noch, dann haben wir das geschafft. Danke, wir sehen uns bald wieder. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link. Und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.